Die erwartete Sitzung der 61. Plenartagung des Zentralvorstandes des Sozialistischen Jugendverbandes Kim Il-sung, die erwartete Sitzung der 74. Plenartagung des Zentralvorstandes des Verbandes der Werktätigen der Landwirtschaft Koreas und die erwartete Sitzung der 73. Plenartagung des Zentralvorstandes des Demokratischen Frauenbundes Koreas fanden am 30. Mai in Pyongyang statt. Die Mitglieder der Zentralvorstände dieser Organisationen und die Funktionäre der zentralen und regionalen Grundorganisationen nahmen daran teil. Es wurde darüber besprochen, die programmatischen Aufgaben aus dem Rechenschaftsbericht des Genossen Kim Jong-un auf dem 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas konsequent durchzusetzen. Die Reden hoben hervor, Genosse Kim Jong-un habe in seinem Bericht ein grandioses Ziel gesetzt, mit Ideen und Verdiensten der Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il als ewigem Fundament unter dem Banner der Umgestaltung der ganzen Gesellschaft getreu dem Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus auf dem Weg der Fortsetzung der Revolution tatkräftig voranzuschreiten und die sozialistische Sache glänzend zu erfüllen. Alle sollten zur schnellen Erreichung des endgültigen Sieges beim Aufbau eines starken sozialistischen Staates aktiv beitragen. Auf der erwarteten Sitzung der 61. Plenartagung des Zentralvorstandes des Sozialistischen Jugendverbandes Kim Il-sung standen auch die Fragen über die Einberufung der 9. Tagung des Sozialistischen Jugendverbandes Kim Il-sung und über die Umbenennung der Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden der Organisationen aller Ebenen des Sozialistischen Jugendverbandes Kim Il-sung auf der Tagesordnung.